So, herzlich willkommen zu Wir hören Stimmen, Episode 5. Mein Name ist Lars und ich stelle euch diesmal die Schreibdilettanten vor. Die Schreibdilettanten sind Markus Johannes und Axel Hollmann. Und diesen Podcast gibt es seit ungefähr einem Jahr. Und ihre Selbstbeschreibung lautet, sie sind ein Podcast für Romanautoren. Ich habe mir da allerdings auch eine Menge abgeguckt für meine Kurzgeschichten und demnach glaube ich, dass das für mehr Leute interessant ist als nur solche, die eben auch einen Roman schreiben wollen. Die beiden behandeln in kurzen, knackigen Episoden von ungefähr 20 Minuten, mittlerweile sind viele auch länger, immer mal wieder ein bestimmtes Thema aus dem kreativen Schreiben, zum Beispiel so banale Dinge wie den Unterschied zwischen Outlinern und Discovery-Writern. Wer sich ein bisschen mit kreativem Schreiben schon beschäftigt hat, der wird jetzt wissen, was das ist. Wer es nicht weiß, der kann ja einfach mal in die Schreibdilettanten reinhören, denn da wird es erklärt. Kann man schreiben wie ein Kochrezept lernen? Mein Name ist Axel. Ist das wirklich unser Titel? Ja, das ist jetzt unser Titel, der ist kurz und knackig. Kann man schreiben wie ein Kochrezept lernen? Kann man schreiben wie ein Kochrezept lernen, Markus. Ja, ich bin Markus. Und ich bin Axel. Und das war der konfuseste Einstieg für eine Folge, die wir bisher hatten. Ah, hab dich nicht so. Die beiden haben so drei Typen von Episoden. Das sind einmal, wie gesagt, diese regulären Folgen quasi, wo sie sich einzelne Phänomene, einzelne Probleme oder Techniken des kreativen Schreibens rauspicken und die dann mal besprechen. Es wird relativ wenig diskutiert, manchmal schon, aber es geht hier wirklich darum, einen kurzen Abriss über dieses Thema dann zu liefern, sodass man das teilweise auch als Nachschlagewerk sogar verwenden kann, wenn man das nicht unbedingt in Buchform tun möchte. Die beiden geben auch immer noch Literaturtipps dabei, sodass man weiterlesen kann, wenn man sich das näher anschauen möchte, ein bestimmtes Thema. Oh, was, jetzt kommt erst ein kleiner Theorieteil. Ich dachte, wir legen hier gleich los. Ja, ich dachte mir, wir fangen erstmal an, ein bisschen darüber zu reden, was denn für Aufgaben, abgesehen davon, dass es natürlich spannend und packend sein sollen, Romananfänge ganz prinzipiell haben sollen, damit wir nachher im praktischen Teil sagen können, ob und wie von den Beispielen, die wir dabei haben, dass das dann auch erfüllt wird. Okay, der Romananfang sollte natürlich schon was mit dem Rest des Romans zu tun haben, ne? Eine zweite Art von Episoden sind ja so Top-10-Listen. Also die beiden besprechen da Filme, Comics, Bücher und versuchen das so ein bisschen auf das kreative Schreiben zu beziehen. Das heißt, sie schauen sich an, wie werden Figuren in Filmen entwickelt, wie wird das in Comics getan, wie entfaltet man in einem Buch eine Story, eine bestimmte Story, denn diese Top-Lists sind dann jeweils auf ein Genre zum Beispiel beschränkt, damit das Ganze übersichtlicher bleibt. Und die dritte Art von Episoden sind dann Spezialausgaben, zum Beispiel so eine kleine Ausgabe zum NaNoWriMo, was ist das und wie kann man da mitmachen? Oder zum Beispiel Interviews, die sie bei Tagen der offenen Tür bei Verlagen oder so etwas führen. Okay, wenn man von dir noch nichts gelesen hat, welches Buch würdest du empfehlen zum Einstieg in Christoph Hardebusch? Zum Einstieg würde ich, glaube ich, die Werbefe empfehlen. Das ist ein Einzelband, da muss man nicht weiterlesen, wenn es einem nicht gefällt. Und wenn es gefällt, kann man auf die Fantasy übergehen. Aber das ist der beste Einstieg. Der Rest sind meistens eher so Serien, deswegen... Serien ist ein gutes Stichwort. Wir wissen, dein neues Buch kommt erst nach der Messe. Ja, wer sollte die Schreibdilettanten hören? Die Schreibdilettanten sind etwas für jeden, der sich mit kreativem Schreiben auseinandersetzen möchte, der einen kleinen Anstoß braucht. Ich würde sagen, man kann das sowohl als Anfänger als auch als Fortgeschrittener hören, einfach weil man sich die Themen selbst rauspicken kann. Also wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie man plottet. So, dann schaut man sich die Folge zum Plotten an und dann hat man ungefähr einen Eindruck davon, was einen da erwartet in diesem Bereich. Wenn man jetzt schon weiß, wie man plottet, aber man weiß zum Beispiel nicht, wie man gute Figuren entwickelt, dann hört man sich eben die Folge zu Figuren an. Das ist gar kein Problem, da kann man auch Folgen auslassen. Und ja, das Schöne ist, dass die eben auch sehr regelmäßig erscheinen, einmal die Woche nämlich. Und das, wie gesagt, seit einem Jahr. Wann sollte man diesen Podcast nicht hören? Das hängt natürlich damit zusammen, ob man sich mit kreativem Schreiben auseinandersetzen möchte oder nicht. Wenn nicht, dann kann man natürlich darauf verzichten, weil dann wird es einen nicht interessieren. Außerdem sind die beiden für meinen Geschmack ein bisschen sehr stark darauf fixiert, was sie glauben, was die Leser lesen wollen. Und manchmal wirkt das Ganze auf mich ein bisschen eingeschränkt. Aber trotzdem eignet sich der Podcast ja sehr schön, um erstmal einzutauchen, um sich erstmal anzuschauen, wie funktionieren bestimmte Techniken, ob man die natürlich hinterher verwendet und wie man die verwendet, liegt bei einem selber. Das heißt, hört euch die Schreibdilettanten an, wenn ihr euch fürs kreative Schreiben interessiert, wenn nicht, dann lasst es. Das war's von Wir hören Stimmen, bis zum nächsten Mal.